Also hiermit begrüße ich euch ganz herzlich zur Veranstaltung von der Linksgrünen Solidarität Gießen zur Diskussion zur sozialen Reform oder Revolution. Wir haben hier Chris von der Internationalen Marxistischen Tendenz und der wird erstmal so einen kleinen inhaltlichen Input geben, bevor wir dann mit der Diskussion anfangen. Jo, also ich bin Chris, komme aus Göttingen und der Hintergrund, warum wir heute diese Frage diskutieren, war eigentlich die, dass wir ja in Gießen so eine dreiteilige marxistische Bildungsreihe hatten und bei der letzten Bildungsveranstaltung ging es um Ökonomie. Und da kam dann zum Schluss eben die Frage auf, da ja heutzutage der Kapitalismus weltweit verflochten ist und sozusagen seinen Siegeszug angetreten hat, ist es da überhaupt möglich, noch so eine klassische kommunistische Revolution zu haben, wie es halt eben die Bolschewiki im Jahr 1917 gemacht haben. Und dass halt diese Frage auch durchaus zentral ist, also wie man jetzt im global agierenden Kapitalismus linke Politik machen kann, das sieht man an so Fragen wie Venezuela zum Beispiel. Griechenland, ganz aktuelles Thema, also Syriza und Alexis Tsipras sind ja da komplett vor der Troika eingeknickt und so weiter. Aber auch Spanien ist ein wichtiges Thema mit dem Aufstieg von Unidos Podemos und so weiter und so fort. Also es ist halt eine zentrale Frage, ob man von vornherein die Perspektive einnimmt, wollen wir den Kapitalismus stürzen und sozusagen Arbeiterdemokratie einführen oder sagen wir, nee, der Kapitalismus, der dringt so tief in unser Leben ein, der ist so verflochten und so weiter und so fort, dass es faktisch halt nicht mehr möglich ist und es deswegen darum gehen würde, den Kapitalismus zu reformieren. So. Grundsätzlich bei dieser Frage ist eigentlich, dass man sich erstmal die Frage stellt, wann passieren überhaupt Revolutionen? So. Und Revolution ist eigentlich eine ziemlich gesetzmäßige Sache, wenn man sich den objektiven Verlauf der Menschheitsgeschichte mal anschaut. Und es ist halt auch nicht so, dass Revolutionen immer so so ablaufen, wie sozusagen bürgerliche Medien es immer inszenieren. Sozusagen, da kommen dann irgendwie wild gewordene Arbeiter mit irgendwelchen Kalaschnikows und stürmen irgendwie das Parlament, sondern Revolutionen können auch ganz anders ablaufen. In der Regel ist es so, wir hatten ja in einem Bildungsworkshop zu Dialektik, hatten wir schon mal, ich weiß nicht, ihr beide, wart ihr beim Workshop zu Dialektik? Ich war nicht da, aber ich habe es mir online angehört. Okay, gut, dann machen wir nochmal kurz einen kleinen Exkurs. Also grundsätzlich, es gibt in der ganzen Menschheitsgeschichte eine objektive Tendenz hin zum Kommunismus. So. Warum ist das so? Ganz einfach. Der Kapitalismus ist zum Beispiel vom heutigen Standpunkt aus gesehen natürlich etwas Reaktionäres, was sich sozusagen überflüssig gemacht hat. Aber im Vergleich zu feudalen Gesellschaften ist der Kapitalismus natürlich ein Fortschritt. So. Und das ist halt die Sache, die man erstmal erkennen muss, dass sozusagen Dinge, die ursprünglich fortschrittlich waren, dass die immer auch einen Punkt erreichen, wo sie eben reaktionär sind, weil sie eben die Entwicklung der Produktivkräfte nicht mehr bedienen können sozusagen. Und diese Produktivkräfte dann eben auch anfangen, also quasi durch ihr Bewusstsein über den bestehenden Status quo der Gesellschaft hinauszudenken. Mit anderen Worten, die checken, dass sie verarscht werden. So. Und genauso ist es halt im Kapitalismus auch. Also der Kapitalismus ist eben nicht das Ende der Geschichte. Nur die Frage ist, welche Schlussfolgerungen zieht man daraus? Jetzt irgendwelche Sozialdemokraten und Reformisten, die haben eben von Marx so eine Interpretation, dass sie eben sagen, ja, Marx, der hat eine Zusammenbruchstheorie, weil er halt sagt, ja, der Kapitalismus, der erzeugt immer Krisen und so weiter. Das ist ein Fakt, das wissen wir. Und dass sozusagen der Kapitalismus dann eben von sich selbst aus irgendwie zusammenbrechen würde. So. Das ist halt objektiv nicht richtig, weil der Kapitalismus sehr gut darin ist, die Krise, in der er steckt, auch auf seine ganz eigene Art und Weise zu lösen. Nämlich dadurch, dass er eben Produktivkräfte vernichtet und so weiter und so fort. Also in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es ja auch eine Weltwirtschaftskrise, wo die dann irgendwie mit so Sackkarren da ihr Geld zum Bäcker geschüttet haben und so weiter. Und trotzdem ist da hinterher nicht der Sozialismus bei rausgekommen. Ganz im Gegenteil, in Deutschland kam sogar der Faschismus bei raus. So. Das heißt, um halt den Kapitalismus wirklich überwinden zu können, brauchst du erstmal eine Organisation von Arbeitern, eine sozialistische Organisation von Arbeitern, die also in diesen Prozess, in diesen historischen Prozess aktiv eingreift. So, weil von nichts kommt nichts. So. Weil wenn Revolution immer so optimal ablaufen würde, dann würde es keinen Sinn machen, dass es Arbeiterparteien gibt. So, weil die Sozialdemokratie, also die SPD war ja vor allem im 19. Jahrhundert ja durchaus noch eine Partei mit einem revolutionären Flügel. Anders als heute natürlich. Und der einzige Sinn und Zweck, warum man eben solche Arbeiterparteien gründet, ist eben, um in diesen objektiven historischen Verlauf einzugreifen. So. Jetzt hat sich aber, wie gesagt, in der Sozialdemokratie historisch haben sich zwei Flügel daraus gebildet. Eigentlich drei Flügel, aber im Wesentlichen geht es nicht um zwei Flügel. Es ist einmal also die sogenannten Revisionisten, das waren in Deutschland vor allem Eduard Bernstein. Das war ein SPD-Mitglied, der auch durchaus die Debatte in der SPD entscheidend mitgeprägt hat. Dann gab es das Marxistische Zentrum. Also das war wie heißt Bebel und Kautsky. Ja, genau. August Bebel und Kautsky, die sozusagen die Position hatten, ja, also wir müssen schon bei der marxistischen Analyse bleiben, aber wir müssen irgendwie auch so ein bisschen, wir dürfen das nicht zu dogmatisch sehen, so nach dem Motto. Ne? Und dann gab es eben den revolutionären Flügel in der SPD, das waren dann eben Leute wie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und so weiter. Und diese ganze Kerndiskussion bestand eigentlich darin, muss man also so eine Revolution, so eine proletarische Revolution jetzt direkt anstreben oder nicht? Und der Hintergrund von dieser Debatte war, dass Marx ja diese Theorie hatte, dass im Kapitalismus es den Massen immer ärmer, also dass es ihnen immer schlechter geht. So. Das ist die sogenannte Verelendungstheorie. So. Jetzt war es aber im Deutschen Kaiserreich genau andersrum, ja, dass der Lebensstandard der Arbeiterklasse, also der war zwar beschissen, so, aber objektiv wurde er immer besser. So. Hat man zum Beispiel dadurch gesehen, dass Bismarck, der hat zwar erst diese Sozialistengesetze und so weiter eingeführt, war natürlich reaktionär, gleichzeitig hat er aber auch die erste Versicherung in Deutschland für Arbeiter eingeführt. So. Also objektiv gesehen ging es den Arbeitern immer besser und daraus haben dann eben so Leute wie Bernstein eben die Schlussfolgerung gezogen, ah ja, im Kapitalismus gibt es eine objektive Tendenz, nämlich dadurch, dass es, also, dass es den Menschen immer besser geht und dadurch, dass wir in der Geschichte sowieso einen objektiven Verlauf Richtung Sozialismus haben, können wir uns eigentlich alle zurücklehnen und irgendwann wird der Sozialismus schon kommen. So. Das war also die Position vom revisionistischen Flügel um Eduard Bernstein. Und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht haben dann aber gesagt, nein, das ist in dem Sinne nicht richtig, weil das halt idealistisch ist. So, weil jede soziale Reform, die du halt für die Arbeiterklasse erkämpfst, kann auch immer wieder zurückgenommen werden. So, und ich meine, wir sind ja hier in Deutschland, also wir haben jetzt bald 15 Jahre Agenda 2010. Ne? Also das ist ein ziemlich klassisches Beispiel dafür, dass also der Lebensstandard in einem kapitalistischen Land eben nicht immer nur bergauf geht, sondern der kann eben genauso auch wieder bergab gehen. Und je nachdem, wie halt die wirtschaftliche Lage ist, werden dann eben auch Angriffe auf die Arbeiterklasse durchgeführt. So. Stichwort Angriffe auf die Arbeiterklasse. Das sind ja dann heutzutage vor allen Dingen also, ne, Angela Merkel mit der CDU und Sigmar Gabriel mit der SPD und so weiter, die also die Macht über den Staatsapparat haben. Und der Staat war dann nämlich auch eine zentrale Diskussion um diese Frage Reformismus oder Revolution. Warum? Ganz einfach, weil der Staat im marxistischen Sinne der ideelle Gesamtkapitalist ist. Ja, also der Staat ist nicht einfach nur so eine neutrale Instanz, die unmittelbar aus der Gesellschaft erwächst, sondern der Staat ist halt vielmehr ein Klasseninstrument, je nachdem, welche Klasse eben gerade an der Macht ist. Also es gibt einen bürgerlichen Staat, es gibt Arbeiterstaat und so weiter und so fort. Ne? Das zum einen, zum anderen, der Staat erwächst zwar ursprünglich logischerweise aus der Gesellschaft, weil das sind ja Personen, ne, die da im Staat drin sind, aber gleichzeitig stellt sich der Staat auch immer über die bestehende Gesellschaft und nimmt so ein bisschen quasi so eine neutrale Schlichterposition ein, was aber eine Illusion ist, weil der Staat niemals neutral ist. Und je nachdem, welche Klasse halt den Staat, die Staatsmacht innehat, wird der Staat auch immer im Sinne dieser Klasse handeln. So. Um also diese Angriffe auf die Arbeiterklasse abzuwehren, ist es halt notwendig, dass du dich eben nicht nur darauf beschränkst, jetzt irgendwie mit Gewerkschaften und so weiter in Betrieben für höhere Löhne zu streiten, sondern dass du eben auch darum kämpfst, die politische Macht, also den Staatsapparat von der einen Klasse in die Hände der anderen Klasse zu legen. Und da sagen die Reformisten halt eben auch, ja, wir können so, wie wir halt gewerkschaftliche Streiks führen, ne, wo wir dann irgendwie immer höhere Löhne bei rauskriegen und so weiter und sozusagen den Kapitalisten immer weiter in die Position eines Verwalters herabdrücken, so weit bis faktisch dann der Sozialismus bei rauskommen würde. So könnte man es sozusagen auch im Staatsapparat tun. So. Das Problem an dieser Argumentation ist, also wie gesagt, erstmal jede Reform kann man zurücknehmen, schon mal eine Sache. Und die zweite Sache ist, du kannst halt die Staatsfrage nicht genauso behandeln wie die Seite der Wirtschaft. So. Warum? Wenn man halt die Entwicklung des Kapitalismus nicht anschaut, den Kapitalismus gibt es jetzt ungefähr seit 200 Jahren, grob, mit Anfangsstadium, dann hast du die Situation, dass du zwar eine Tendenz hast, dass der Staat, also auch der bürgerliche Staat, immer stärker in das Wirtschaftsgeschehen eingreift, weil wenn der Staat 2007, 2008 die Banken nicht gerettet hätte, dann wäre das Bankensystem faktisch zusammengebrochen. Ne? Dass sozusagen der Staat auf der einen Seite immer mehr in das Geschehen eingreift, das muss er, ja, weil sonst droht eben Klassenkampf. Ne? Und dann, bevor eben die herrschende Klasse alles zu verlieren droht, dann greifen sie lieber in das Geschehen ein durch die Instrumente, die sie eben haben. Das zum einen. Aber zum anderen hast du auch die Entwicklung, dass die Kapitalseite, also die Wirtschaft, also die Privatwirtschaft, wir sind ja nicht im Sozialismus, ne? Dass diese Seite immer unangreifbarer wird. So. Ne? Also zum Beispiel bei Banken, der Staat greift in das Bankengeschehen ein. So. Ne? Also die Staatsseite nimmt zu. Aber gleichzeitig dadurch, dass er ja in das Geschehen der Banken eingreift, stärkt er ja automatisch auch das Privatkapital. So. Deswegen, das ist halt so dieser Widerspruch, den Sozialdemokraten halt nicht verstehen. So. Und aus diesem Grund ist es halt einfach so, dass man im marxistischen Diskurs eben darauf setzt, diesen Widerspruch, den es gibt. Also auf der einen Seite zwischen der Kapitalentwicklung und auf der anderen Seite die Frage des Staates, dass man diesen Widerspruch so weit auf die Spitze treibt, ja, bis das Ganze halt aus dem Fugen gerät. Und es sozusagen zum Klassenkampf und zur Revolution kommt. So, das ist halt die revolutionäre Perspektive. Während aber die Sozialdemokraten und Reformisten halt sagen, aufgrund ihrer Theorie, nein, wir müssen versuchen, diese Störungen und diesen Widerspruch zu besänftigen. So, wenn du das aber tust, also Rosa Luxemburg nannte das der Revolution die Spitze abbrechen, wenn du das tust, dann trägst du ja objektiv dazu bei, den Kapitalismus ja vor Störungen ja zu bewahren. So, und in der Tat ist es halt auch so, also dieser Verbürgerlichungsprozess, der SPD zum Beispiel, der kommt ja nicht irgendwie von ungefähr aus dem Himmel geflogen, sondern es liegt halt wirklich daran, dass eben, wenn du diese Position hast, dass man die Widersprüche im Kapitalismus besänftigen muss, dann geht es halt auch nicht mehr darum, jetzt irgendwie das sozialistische Fernziel zu haben, sondern geht es darum, den Kapitalismus am Leben zu erhalten. So, also die SPD beruft sich zwar in ihrem Parteiprogramm ja immer noch auf den demokratischen Sozialismus, kann man nachlesen, aber hat ja mit der Realität nichts mehr zu tun. So, machen ja neoliberale bürgerliche Politik. Ne? Aber wie gesagt, es liegt halt nicht daran, dass so Leute wie Sigmar Gabriel jetzt irgendwie bösartige Menschen sind oder so. Also ich meine, Sigmar Gabriel ist bestimmt auch ein Arschloch. Ne? Aber das ist halt nicht der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist halt eher die theoretische Grundlage. Ne? Halt einfach diese generelle Einschätzung, die sie von Wirtschaft und Staat eben haben. So. Habe ich eine halbe Stunde geredet? Du hast nicht geguckt, okay. Also so viel erstmal. Das ist so der allgemeine Einstieg. Und dann würden wir jetzt eine Diskussionsrunde machen, weil es ist ja eine Diskussionsveranstaltung und kein 2-Stunden-Vortrag. Du bist Moderator. Ich bin Moderator. Wenn man schon so eine Veranstaltung macht, da kann man ja auch so ein paar Fragen aufheben, wie zum Beispiel, was wäre im heutigen Kontext, also was wäre heutzutage möglich, um eine Revolution zu machen, beispielsweise. Bedeutet das eigentlich, dass man dann Sozialreformen an sich kritisch, also halt ablehnend sein muss, um halt, halt einen Widerspruch auf die Spitze zu treiben? Das heißt eigentlich, ganz anders gesagt, jetzt doch neoliberale Politik betreiben halt, damit es eben zu diesem, mit dieser Widerspruch sich eben zuspitzt. Genau. Also das ist jetzt offene Diskussionsrunde, also ihr könnt da jetzt auch selber was zu sagen. Ansonsten fange ich wieder an. Also ich packe jetzt mal beide Fragen in einen Topf. So, also das Ding ist natürlich, wenn du halt keine revolutionäre Situation hast. So, wenn du halt, also schauen wir uns mal Deutschland an, jetzt im Moment. Also ich sehe jetzt nicht, dass jetzt irgendwie in 1-2 Tagen auf einmal die Massen... aber Frankreich ist eine andere Situation. So, ne? Frankreich ist eine andere Situation. Aber hier in Deutschland würde jetzt niemand von uns sagen, ja, morgen oder übermorgen steht die Revolution vor der Haustür. Vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, das kann sich durch bestimmte Ereignisse ändern, aber jedenfalls nicht jetzt unmittelbar. So, weil die Leute da draußen auf der Straße, die sind alle ganz cool und die sind irgendwie relativ happy. So. Wenn du halt also eine gesellschaftliche Phase hast, wo eben die Revolution nicht unmittelbar auf der Tagesordnung steht, ne? Dann ist es natürlich so, dass wir jede Reform, die im Sinne der Arbeiterklasse ist, also jede Reform, die den Lebensstandard der Arbeiterklasse annimmt, natürlich unterstützen wir die. So, weil du wärst halt keine sozusagen Interessenvertretung der Arbeiter, wenn du jetzt sagen würdest, nee, Mindestlohn von 12 Euro wollen wir nicht, weil das ist Reformismus. Also die DKP hat früher mal so argumentiert übrigens. Die waren gegen Mindestlohn, weil die gesagt haben, nee, das ist Reformismus, das wollen wir nicht, weil das löst den Hauptwiderspruch nicht und so und solche Sachen. Und wie gesagt, also Rosa Luxemburg schreibt ja in ihrem Buch Sozialreform oder Revolution auch ganz klar, dass man halt nicht per se gegen Reformen ist. Nur das Ding ist halt, dass Reformen, die man unterstützt, täuschen nicht darüber hinweg, dass sich das System in Widersprüchen befindet und dass diese Widersprüche zwangsläufig zu revolutionären Prozessen führen. Ob wir das wollen oder nicht, das liegt auch nicht in unserer Hand, das zu ermessen, sondern es passiert halt einfach. Und dann ist halt die Frage, wenn du so eine revolutionäre Situation hast, sagst du dann, oh nee, der Widerspruch, der ist jetzt gerade so schlimm, nee, das müssen wir jetzt alles hier schön ruhig halten. Da hast du dann so Leute wie Alexis Tsipras, der dann sagt, oh ja, Ochi, 61%, finde ich eigentlich doch nicht so gut, so nicht so viel Action machen. So, also dann sozusagen die Massen wieder beruhigen und so weiter und eigentlich die revolutionäre Situation verspielen. Ne? Oder ob du halt sagst, es gibt da eine Mehrheit in der Bevölkerung, oder besser gesagt eine Minderheit, die gerade aktiv wird und die zumindest von der Mehrheit der Bevölkerung Unterstützung erhält für das, was sie tut. Ne? Also sie duldet das. Ne? Und wenn die Mehrheit einer Bevölkerung etwas duldet oder vielleicht sogar unterstützt, dann ist das Ausdruck dessen, dass sie einen bestimmten Gesellschaftsstatus nicht mehr wollen. So. Und dann ist es halt die Frage, ob du dich gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung stellst, ja oder nein. So. Die andere Sache ist halt, es ist halt nicht mehr so wie in Russland 1917, wo du irgendwie ein relativ isoliertes Land halt hast, also da gab es zwar schon so ein bisschen Kapital, Import und Export von dem Deutschen Kaiserreich und so weiter, so ein bisschen war das schon miteinander verflochten, aber auf gar keinen Fall so wie heute. So, ne? Weil, also dieses T-Shirt kommt nicht aus Deutschland. So. Ich weiß nicht, wer das kommt, aber sicherlich nicht aus Deutschland. So, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Dinge, die uns hier umgeben, eben nicht in Deutschland produziert werden, sondern irgendwo in Fernost oder wie auch immer. Und das Finanzkapital kommt eben aus Deutschland. So, also ist halt alles irgendwie verworren und so weiter. Das führt jetzt halt zu der Frage, wenn wir jetzt in Deutschland so eine revolutionäre Situation hätten und die Arbeiterklasse sagt, ja, Sozialismus, das finden wir schon geil, wir wollen jetzt Arbeiterdemokratie haben. So. Dann ist es natürlich klar, dass sozusagen der Imperialismus in Frankreich, Großbritannien, Italien, Russland, USA und so weiter, dass die natürlich nicht passiv daneben stehen, weil die versuchen natürlich so einen revolutionären Prozess ja auch abzuwürgen, ne, weil die ja Schiss haben, dass das vielleicht auf andere Länder ja auch überspringen könnte. Ja, also das ist zum Beispiel jetzt in Frankreich ja auch so der Fall. Also ich weiß, der erste Tag des Generalstreiks, ja, da habe ich mal bei Google News, habe ich mal eingegeben, Frankreich Generalstreik, du hattest keinen einzigen Treffer. Du hattest kein Suchergebnis. So. Und der Grund ist halt ganz klar, weil die halt nicht dieses Thema irgendwie zu sehr nach Deutschland bringen wollen. Ne? Und halt so Sachen wie als die Agenda 2010 eingeführt wurde, da ist ja die CGT, also diese französische Gewerkschaft, die war ja damals auch in Deutschland, hat Seite an Seite mit deutschen Gewerkschaftern gestreikt. So, ne? Also das sind halt alles so Sachen, die jetzt irgendwie so runtergespielt werden. Ne? Mit EM und so einem ganzen Kram. Aber wie gesagt, also auch da wieder, der Staat ist nicht neutral und versucht eben so einen revolutionären Prozess immer abzuwürgen. Hat man in Griechenland gesehen, hat man in Venezuela gesehen, gibt es ja jetzt im Moment auch eine rechte Mehrheit und so weiter. Und da stellt jetzt halt die Frage, naja, wenn das ja sowieso abgewürgt wird, dann macht sich ja Revolution eigentlich schon fast wieder obsolet. Das heißt, wir sind in der misslichen Lage. Ja, Revolution wäre schön, aber wir müssen ja der Realität ins Auge blicken und so weiter und so fort. Das ist immer so der Duktus, den du auch in der Linkspartei hörst. So, ne? So, da nennt man das dann Realpolitik. So. Der Punkt ist halt einfach, wenn du es versuchst, kannst du gewinnen. Wenn du es nicht versuchst, kannst du nur verlieren. So, weil der Punkt ist halt einfach, wenn du in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland, das ja gerade sich dadurch auszeichnet, dass es ja mit seinem Kapital so international verworren ist. Ja? Wenn du bei VW, also VW hat in Deutschland ca. 50.000 Arbeiter, das ist, also die haben eigene Krankenhäuser und so ein Kram, das ist richtig krass. Wenn da zum Beispiel auf einmal Arbeiterdemokratie herrscht, ne, und die Manager-Ebene in den Rang der Arbeiterklasse herabgedrückt wird und der Kapitalist enteignet wird und so weiter und so fort, dann hat das unmittelbar Auswirkungen auf alle Tochtergesellschaften von VW. So. Also nicht nur rein wirtschaftlich gesehen, sondern auch politisch. Ne? Weil wenn die Leute sehen, aha, bei VW, da herrscht Arbeiterdemokratie, da haben die keinen Kapitalisten mehr, der denen jetzt irgendwie vorschreibt, was du oder sonst wer zu lassen hat und so weiter, dann kann ich das ja auch machen. So, ne? Das ist ja auch so die revolutionäre Theorie, dass der Funke sozusagen überspringt. Und so funktioniert es ja übrigens auch, wenn man mal guckt, wie das 1917 abgelaufen ist. Also gab es erstmal in Russland eine Revolution. Und was haben die Bolschewiki gesagt? Bolschewiki haben gesagt, wir sind ein rückschrittliches Land, ein Agrarland, und wir können allein aus diesen materiellen Gegebenheiten Sozialismus nicht aufbauen. Weil Sozialismus ist nach Marx eine Gesellschaftsstufe, in der materieller Überfluss herrscht. Das war in Russland aber nicht der Fall. So, ne? Die hatten teilweise nichts zu fressen. So. Also die hatten zwar Arbeiterdemokratie, aber die hatten nicht... Ne? So. Deswegen haben die von Anfang an gesagt, okay, wir hoffen darauf, also wir halten einfach jetzt mal durch, wir versuchen sozusagen die Stellung zu halten und auf unsere Revolution müssten quasi Revolutionen in den industriellen Ländern folgen, also Deutschland, Österreich, Ungarn, und witzigerweise ist das ja dann auch geschehen. Also es gab ja revolutionäre Erhebungen in Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien und so weiter und so fort, die zwar alle gescheitert sind, ne, deswegen ist dann halt auch die Sowjetunion isoliert geblieben, ist ziemlich schnell degeneriert und so weiter, weil du dich ja dann eben gegen diese imperialistischen Angriffe von außen ja auch abkapseln musst. So, und wenn man das halt versteht, dann versteht man auch, warum es in der DDR, DDR war Frontstaat, ne? Warum die DDR auch so repressiv war. So, weil das halt aus den materiellen Gegebenheiten herauswächst und nicht daraus, dass jetzt Erich Honecker irgendwie ein böses Arschloch war. So, ne? Aber das ist halt immer so die Theorie, dass man halt sagt, ein Sozialismus in einem Land, also selbst in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland, ist auf Dauer nicht überlebensfähig, weil das ausländische Kapital, die ganze Welt ist kapitalistisch, wird dann versuchen, dich von außen sozusagen zu erdrosseln. Ja. Haben sie in Griechenland ja ziemlich gut geschafft mit der Troika und so weiter. Und deswegen ist halt tatsächlich, so banal sich das anhört, die Hoffnung, dass auf eine Revolution, also auf eine erfolgreiche Revolution in einem Land, Revolutionen in anderen Ländern stattfinden, die im besten Fall eben auch hochentwickelte kapitalistische Länder sind. So. Man könnte aber auch sagen, halt, also beziehungsweise Krisen entstehen ja auch gerne, wenn zu viel produziert wird. Das heißt, zu viel Ware ist da halt, der Konflikt mit dem Konsum und so weiter. Das heißt halt, die Waren werden billiger und die Produktionsmittel lohnen sich halt irgendwann auch gar nicht mehr. Das heißt, Kapital stirbt ab und so weiter. Kann man sich dann nicht einfach halt so denken, dass sich die, dass das Kapital sich wieder konzentriert, quasi Monopol. Monopol wird so quasi doch irgendwie dem tendenziellen Fall Profitrate eher entkommen kann, ohne dass sie, sagen wir mal, ganz theoretisch halt die Weltwirtschaft sich einfach abspricht, wie viel produziert wird und so weiter. Und so quasi ein ganz großes und so weiter und halt der Krise entkommt. Also erstmal, es gibt ja einen objektiven Tendenz dazu, dass der Kapitalismus dazu neigt, Monopole zu bilden. So, das ist ganz klar, so wieder Beispiel von VW so. VW frisst alle. So, ne? Nur das Ding ist halt, wenn es halt, also jede kapitalistische Krise ist immer eine Überproduktionskrise, immer. Bürgerliche Ökonomen sagen, ja, das ist Krisen entstehen, weil die Leute zu wenig konsumieren. Ja, witzig so, ne? Also ich würde ziemlich gerne sehr viel mehr konsumieren, aber, ne? So. Genau, ne? Also kapitalistische Krisen sind immer Überproduktionskrisen. So. Wenn Überproduktion herrscht, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, dass der Sozialismus ein System ist, das man haben kann ab dem Zeitpunkt, wo materieller Überfluss herrscht. Es gibt übrigens ein Produkt, wo wir schon den Kommunismus haben, das ist der Kugelschreiber. Weil den kriegt man überall. So geschenkt und so weiter. Also für das Produkt haben wir schon den Kommunismus erreicht. Aber wie gesagt, also das Ding ist, wie löst der Kapitalismus diese Überproduktion und wie würden wir sie lösen? So. Wir würden sagen, ja okay, du hast halt zu viel Angebot auf dem Markt und das kann halt aufgrund der Kaufkraft nicht abgesetzt werden und so weiter, weil es vielleicht auch gar keine Nachfrage gibt und so weiter und so fort. Ja gut, dann müssen wir halt die Produkte auf dem Weltmarkt entsprechend verteilen. So. Ja, weil letzten Endes ist ja so eine Wirtschaftskrise auch immer nur auf einen bestimmten regionalen Aspekt reduziert, weil die Autos, die bei General Motors irgendwie auf dem Parkplatz verstauben und so weiter, die könnten die in Lateinamerika oder Asien oder sonst irgendwo ziemlich gut gebrauchen. So, ne? Und der Kapitalismus sagt ja, okay, ich habe jetzt 1000 Autos zu viel gebaut, ich habe aber damit kalkuliert, dass ich die absetzen werde, aber dadurch, dass ich die jetzt nicht absetze, kriege ich finanzielle Probleme. So, was macht er dann? Ja, alles klar, ich habe finanzielle Probleme, also muss ich gucken, dass die Kosten, die ich jetzt noch habe, dass ich die jetzt runter mache, was machst du? Entlässt halt Arbeiter. Oder machst halt Lohnkürzungen oder was auch immer. So. Es ist durchaus ein Weg, mit dem man kapitalistische Krisen lösen kann. Leasing zum Beispiel. So, genau. Ne? So. Also damit kann man durchaus kapitalistische Krisen lösen. Die Frage ist nur, ob das im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung ist. Ist es halt nicht. Ne? Also da halt auch wieder auf diesen Punkt zu kommen, also der Kapitalismus bricht halt nicht einfach irgendwie zusammen, weil er halt Krisen produziert, sondern du musst da halt schon aktiv mit eingreifen. So. Und halt so Sachen wie die Profitrate, also ist jetzt halt schwierig, weil wir jetzt nicht im Ökonomie-Workshop sind, aber bei der Profitrate ist es ja so, also die Profitrate ist ja nichts, was jetzt irgendwie immer ausnahmslos fällt. weil es gibt ja auch durchaus kapitalistische Phasen, wo die Profitrate ja steigt. Also das war zum Beispiel in Deutschland in den 60er, 70ern der Fall, 50er, 60er, 70er, also dann, das waren ja dieses, wie ist das? Ja, Wirtschaftswunder, irgendwie die goldenen 50er und so ein Kram. Also da hattest du halt Profitraten noch und nöcher. Weil klar, ne, Zweiter Weltkrieg, alles war verbombt. So, ne, und dann konntest du natürlich schön investieren. Die Leute hatten Bock, sich Sachen zu kaufen und so weiter. Also da hattest du halt steigende Profitraten. So. Und letztendlich ist halt diese Frage der Profitrate, die kann man ja auch letztlich nur lösen, wenn wir das Wertgesetz, also das kapitalistische Wertschöpfungsgesetz außer Kraft setzt. So wie das ja in der Sowjetunion ja auch gemacht wurde. Also in der Sowjetunion wurde ja kein Mehrwert produziert. So. Und da muss man durchaus sagen, also wenn der Staat, also wir sind ja durchaus dafür, dass der Staat in so wirtschaftliche Geschehnisse ja eingreift. So, weil wir sind ja nicht dafür, dass man jetzt irgendwie diese Anarchie des Marktes irgendwie hat. So. Und dass das auch durchaus natürlich auf der einen Seite Reformismus ist, auf der anderen Seite aber schon seine Relevanz hat, sieht man zum Beispiel in Lateinamerika. Lateinamerika sozusagen linke Regierungen hatte, also in Venezuela immer noch, die Partido Popular in Brasilien war ursprünglich eine Arbeiterpartei, die dann aber ziemlich schnell verbürgerlich ist. Die haben zum Beispiel Anfang der 2000er haben die durchaus sehr viele gute Sozialprogramme gemacht, die haben Millionen Menschen aus der Armut geholt und so weiter und so fort. Schnee von gestern, alles wieder rückgängig gemacht, aber egal. Ne? Aber diese Krise des Kapitalismus, die 2007 ausgebrochen ist, die hat ja ironischerweise die Länder am stärksten getroffen, wo der Kapitalismus am entwickelsten war und wo du sozusagen am ehesten so einen neoliberalen Kurs hattest. Also so nach dem Motto, nee, der Staat, der soll sich da irgendwie komplett raushalten und so weiter. Während in den Ländern, wo der Staat schon eine Rolle gespielt hat, der also in das Geschehen eingegriffen hat, die Länder haben die Krise natürlich auch zu spüren bekommen, aber weitaus weniger krass wie jetzt eben USA, Deutschland, Japan und so weiter. Also Japan hat eine Staatsverschuldung von 330%, ist immer noch nicht pleite. So, ne? Und bei Venezuela ist es zum Beispiel so, Venezuela hat jetzt eine Staatsverschuldung von 180% und der Imperialismus tut natürlich alles, um das jetzt sozusagen als Beweis dafür zu nehmen, dass sozusagen dieser Sozialismus, der da herrscht, nicht funktionieren wird und so weiter. Die Frage, gern gestellte Frage, nach der Durchsetzbarkeit des demokratischen Sozialismus ist. Wo fange ich an, den Leuten das Mitspracherecht zu geben? Das war ja auch das klassische DDR zum Beispiel, das klassische Problem, damit ich eben genau in meinem sozialistischen Staat nicht da drin verfalle, zu einem repressiven, diktatorischen Staat zu werden. Eben genau dieser Umschwungspunkt. Wie dagegen angehen? Also ich würde sagen, diese diktatorischen Verhältnisse im Ostblock oder allgemein in diesen ex-stalinistischen Staaten. Das kommt halt, wie gesagt, nicht daher, dass jetzt irgendwie eine bösartige Führungsklicke irgendwie existiert, die natürlich auch ihre Interessen hat, aber es ist jetzt zum Beispiel Unsinn zu sagen, ja, die Sowjetunion oder die DDR waren repressiv, weil Stalin und Honecker halt blöde Menschen waren. So. Das Ding ist halt, also es gibt einen ganz guten Satz von Trotzki. Also Trotzki war der Chef der Roten Armee, der auch die Oktoberrevolution angezettelt hat. Der hat gesagt, Sozialismus braucht Demokratie wie der Mensch Sauerstoff zum Atmen. So. Und das bringt es halt auch schon ziemlich gut auf den Punkt. Das Ding ist, wenn du halt, also wir sind jetzt hier der Arbeiterrat. Wir sind jetzt der Arbeiterrat vom Café Amelie. Ja? Und wir entscheiden jetzt, ja, wann machen wir hier Feierabend? So, und dann gibt es jetzt hier eine Fraktion. Sagen wir mal, Christian, ich, Artyom, dein Name war? Lars, André. Und wir sagen, ja, wir machen Feierabend um 20 Uhr. Weil dann haben wir fertig diskutiert und dann ist es gut. Und du würdest jetzt halt sagen, nee, mich interessiert das Thema, aber ich will jetzt noch eine Stunde länger diskutieren. So. dann gibt es eine Diskussion, ja? Dann gibt es eine Abstimmung und dann ist es halt in der Regel so, dass sich die Minderheit der Mehrheit zu fügen hat. So. Und je nachdem, wie elementar halt diese Streitfrage ist, ist es halt auch notwendig, dass man sich eben auch an diesen Beschluss eben hält, weil das ist halt Demokratie. Also das versteht ja auch jeder Gewerkschafter. Wenn man irgendwie in Betriebsversammlungen ist oder so, da gibt es ja dann auch Abstimmungen und so weiter. Und wenn man sich dann in der Minderheit befindet, dann schießt man ja seinen Kollegen nicht ins Knie und sagt, nee, will ich aber nicht, ich mache jetzt trotzdem irgendwie mein eigenes Ding. Also es ist halt klar, dass man sich immer an demokratische Beschlüsse zu halten hat. Nur das Ding in der DDR war ja, dass wenn du halt Meinungsdifferenzen hattest, dann wurde das ja sofort irgendwie abgestempelt als irgendwie, ja, du bist jetzt gegen den Sozialismus, du bist ein Staatsfeind und so weiter, und das geht eigentlich nicht. So. Weil Meinungsverschiedenheiten in der Arbeiterbewegung sind eine völlig normale Sache, weil wir sind ja nicht alles irgendwie gleichgeschaltete Roboter, also das ist halt Unsinn. Ja? Weil die Frage ist halt, wie gehst du mit anderen Meinungen in der Arbeiterbewegung um? Und ich würde ja durchaus mal behaupten, dass ja diese Repression in der DDR und in der Sowjetunion, dass ja gerade diese Repression im Namen des Sozialismus ja dem Image des Sozialismus ja mehr geschadet hat, als es die bürgerliche Propaganda jemals geschafft hat. Also das muss man ja mal... Also die Hälfte meiner Verwandtschaft kommt aus der DDR und davon wiederum die Hälfte, die waren halt wirklich eingebuchtet, weil die das Maul aufgemacht haben. So, und das geht halt nicht. Also man muss natürlich auch sehen, Maul aufmachen im Sinne von, ich will einen besseren, einen demokratischeren Sozialismus haben, oder Maul aufmachen in dem Sinne, nee, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn wir den Kapitalismus wieder restaurieren. Da muss man durchaus unterscheiden. So. Aber selbst wenn du solche Leute hast, die in einem sozialistischen Staat sagen, nee, ich möchte jetzt aber quasi wieder zurück zum Kapitalismus, was objektiv ein Rückschritt ist, was reaktionär ist, dann würde ich persönlich jetzt auch nicht sagen, ja, jetzt schicken wir dich halt ins Gulag, sondern wir diskutieren das. So, ne? Und wenn diese Minderheit dann halt meint, undemokratische Methoden anwenden zu müssen, also irgendwie einen Putsch zu organisieren, ja gut, dann kann man immer noch eben Repressionen anwenden. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Gewalt, ne, sondern es ist halt immer die Frage, wie du halt Gewalt einsetzt. So, ne? Ja. Sozialismus. Da kannst du noch Demokratie dahinter her sein, das halt überhaupt schon gar nicht mehr. Ja, genau. Ja, das wäre aber auch noch eine Frage an, auf die dann, was für eine Partei wäre dann wirklich nötig, um den Kapitalismus zu überwinden? Also, weil wir gesehen haben, mit der Sozialdemokratie, also der sozialdemokratischen Weg, funktioniert das ja wohl offensichtlich nicht. Also erstmal brauchst du halt eine Partei, die auf jeden Fall erstmal aufzeigt, dass das, was in der DDR und in der Sowjetunion gelaufen ist, dass das eben kein Sozialismus war. Weil du hattest zwar keinen Kapitalismus, ja gut, aber das heißt noch lange nicht, dass du Sozialismus hast. Also es war eine Übergangsgesellschaft und so weiter, weil halt Arbeiterdemokratie nicht da war und das ist essentiell für Sozialismus. So, also so eine sozialistische Partei brauchst du erstmal, ne, die das auch ganz klar den Leuten vermittelt. Und sich auch von diesen stalinistischen Diktaturen auch abwenden. So. Gleichzeitig musst du aber eine Partei haben, die jetzt aufgrund dieser Verurteilung, dieser Missstände, jetzt nicht in diesen plumpen Antikommunismus reinfällt und sagt, ja, das war alles Scheiße, was da abgelaufen ist, weil in der DDR gab es sehr wohl massive Errungenschaften der Arbeiterklasse, also ein kostenloses Bildungssystem. Übrigens, Finnland hat ja eines der besten Bildungssysteme der Welt. Wisst ihr, von wem die das abgeguckt haben? Das hat DDR. Das hätten wir übernehmen sollen. Ja, so. Also Finnland hat das Bildungssystem der DDR und sind damit in der PISA-Studie ganz weit oben. Naja, egal. Also Bildungssystem, Gesundheitswesen und so weiter. Du hattest ein Recht auf Arbeit, du musstest keine Angst haben auf das Straßenland und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, man sollte das jetzt halt nicht gegeneinander ausspielen. So, ne? So, also dass man erstmal klar macht, was ist da gut gelaufen und was ist schief gelaufen. So. Und wenn du halt auch die Perspektive hast, okay, Kapitalismus agiert international, dann ist es eine völlig logische, formale Erkenntnis, dass man sagt, man braucht auch eine internationale Partei. So. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Lenin und die Bolschewiki auch die Kommunistische Internationale gegründet haben. Ne? So. Also ist, das ist zum Beispiel auch so eine Kritik, die man auch an der Linkspartei in Deutschland auch haben muss, weil die Linke eben keine internationale Art, also die haben zwar diese Europapartei, Europäische Linke, aber was ist denn das? Also das sind halt ein paar Parlamentarier im EU-Parlament, das ist jetzt nicht, was eine sozialistische internationale im eigentlichen Sinne ist, sondern eine sozialistische internationale ist wirklich groß. Demokratischen Austausch von revolutionären Sozialisten aus aller Welt gibt. Ja. So eine Partei brauchst du halt einfach. Du brauchst eine Partei, die sich von diesem reformistischen Gedanken eben komplett abkapselt, weil wie gesagt, wenn du es versuchst, kannst du erfolgreich haben, wenn du es nicht versuchst, dann wirst du halt von vornherein dazu verdammt sein, den Kapitalismus aufrechtzuerhalten und wirst du auch zwangsläufig Angriffe auf die Arbeiterklasse machen. Das sieht man zum Beispiel bei Bodo Ramelow in Thüringen. So, also ich sehe da nicht so den Unterschied zwischen Bodo Ramelow in Thüringen und Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz. Das ist ja diese SPD-Abgeordnete, also ich sehe da jetzt nicht so den Unterschied, ehrlich gesagt. Dass man sich also, wie gesagt, auf der einen Seite gegen diesen ganzen stalinistischen Unsinn abgrenzt, gleichzeitig auch gegen diese sozialdemokratische, kompromisserische Sozialpartnerschaft abgrenzt, wirklich einen marxistischen, revolutionären Standpunkt einnimmt, unabhängig. Und sich eben international organisiert. So. Und wichtig ist halt auch einfach, dass auch die Mitglieder so einer Partei, also die einzige Partei der Welt, die es bislang wirklich geschafft hat, nachhaltig eine Revolution durchzuführen, waren die Bolschewiki. So. Die hatten ein revolutionäres Programm. So. Genauso wie die KPD in Deutschland auch ein revolutionäres Programm hatte. Die Frage war aber, warum hat die KPD es nicht geschafft, die Revolution zum Sieg zu führen? Obwohl du eine revolutionäre Situation hast, warum haben es die Bolschewiki geschafft? Ganz einfach, weil die Bolschewiki eine revolutionär-marxistische Kadergruppierung war, deren Mitglieder also in den Fragen des Marxismus einfach durchtrainiert waren. Und bei der KPD hattest du diesen Kaderstamm halt nicht. Das waren halt Leute, die zwar aus dem Bauch heraus gesagt haben, ja, also Kommunismus finde ich gut, so, und die auch das Herz am rechten Fleck hatten, die auch aufrichtige Revolutionäre waren, die aber in theoretischer Hinsicht einfach nicht die Antworten der Arbeiterklasse beantworten konnten. So. Und in der SPD, da hattest du dann halt diese Schwergewichte wie Kautsky mit all seinen theoretischen Fehlern, der das aber durchdeklinieren konnte. Und diese theoretischen Köpfe hattest du in der KPD nicht, weil Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden kurz, also zwei Wochen nach Gründung der KPD ermordet und das waren die theoretischen Köpfe davon. So. Also du brauchst eine internationale revolutionär-marxistische Partei, die darauf aus ist, nicht einfach nur Mitglieder zu gewinnen, sondern die auch politisch auszubilden. Weil in der Linkspartei, also ich weiß nicht, ob ihr in irgendwelchen politischen Gruppierungen drin seid oder so, ich weiß es nicht, wie es da ist, aber in vielen Parteien ist es halt so, da trittst du halt ein mit einem Mitgliedsformular, dann bist du halt drin, dann kommst du irgendwie zu einer Mitgliedsversammlung, dann wird halt darüber diskutiert, ja, wen stellen wir zur nächsten Kommunalwahl in Liesendorf und so weiter und dann machen wir Wahlkampf. So. Aber so wirklich politische Diskussion gibt es eigentlich eher wenig. Und selbst wenn es politische Diskussionen gibt, dann haben die nicht den Zweck, jetzt irgendwie aus dir selber so einen sozialistischen Kader zu machen, der sozusagen fähig ist, alles irgendwie beantworten zu können, sondern eher so diesen Durst nach politischen Debatten zu stillen. So, ne? Ich finde aber, ich bin selber den Linken, die haben einen guten Weg, weil ich habe jetzt ein Seminar mitgemacht, also Team quasi, die quasi den Gedanken weitertragen. Als Teamleiter, das finde ich gut, so Archipop-mäßig auch mit zu den Leuten zu gehen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, auch ja, auf jeden Fall auch international, weil man halt Energien zusammenbringt. Du hast halt immer so das Problem, ist international, viele Leute leiden ja unter unserem Kapitalismus, sieht man auch aktuell an der Flüchtlingskrise. Die streben aber immerhin zu Kapitalismus, weil viele da das Paradies drin sehen. Das Wichtigste ist, dass den Leuten dann wieder, weil ich arbeite selbst auch mit Flüchtlingshilfe, mit den Leuten, unterhält, ist es echt hart, aber ich krieg da nicht auf, weil ich weiß, dass das ist halt ich bin Kommunalpolitiker bei mir da als Gemeinderat und die Frage ist halt eben auch dieselbe Sache, dieses gute alte Bananenbeispiel in der DDR. Die Leute sehen sich subjektiv im Kapitalismus besser aufgehoben, weil der ihnen ja nicht wehtut, in Anführungszeichen, als in dem damals ach so bösen Sozialismus. Also fehlt oft der entscheidende Satz, der entscheidende Tropfen, das es fast zum Überlaufen bringt, dass die Leute kapieren, dass es sich, dass sich ein anderes System um sie besser kümmern würde. Weil sie sich quasi subjektiv immer an der Stelle des Gewinners sehen, wenn sie weiter bei diesem System bleiben, obwohl sie eigentlich nicht verstehen, dass sie eigentlich im Endeffekt an der Verliererstelle stehen. Und das ist eben auch das Schwierige. Wie komme ich auf diese Leute zu? Genau der Trend zur AfD, im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Der ganze Trend zum Rechtspopulismus, der sich ja im Endeffekt auf dieselbe neoliberale Scheiße beruft wie andere Parteien auch. Ich meine, man zieht sich das Programm der AfD als Beispiel von rechtspopulären Parteien an, logistisch. Also, ja, das ist ja, glaube ich, die Frage, die sich alle linksdenkenden Leute stellen: Wie kriege ich diese Leute wieder hin, nach links zu tendieren? Weil ja im Endeffekt gerade Krise herrscht und man genau diese Situation ja ausnutzen könnte. Was sind nun eigentlich die, also um da anzuknüpfen, die Argumente des Reformismus eigentlich? Also irgendwie muss ja die Leute ja überzeugen, dass es halt weiterzumachen. Obwohl es halt trotz dessen auch vielleicht zugänglich ist, man schaue Internet und so weiter, man kann sich auch die ganzen marxistischen Klassiker kostenlos durchlesen, kostet quasi nichts außer einen Internetzugang, vielleicht noch einen Coffeeshop, wenn man keinen Anschluss hat. Warum zündet das nicht? Was, ich meine, entweder halt es hat irgendeine grundmaterielle Grundlage oder vielleicht halt hat der Reformismus irgendwo seine Argumente. Genau. Ich würde es jetzt beides verknüpfen, also Frage AfD und Frage Reformismus, weil es meiner Meinung nach zusammenhängt. Also erstmal die Frage ist, die AfD, die ja unbestritten ein absolut arbeiterfeindliches und reaktionäres Programm hat, warum wird die ausgerechnet, also ich habe eine Wahlanalyse dazu geschrieben, 13 Seiten lang, warum kann ausgerechnet so eine Partei in Sachsen-Anhalt ein Wahlergebnis von fast 26% oder was hatten die? Also ich glaube 25. Ja, irgendwo, also auf jeden Fall krass. So, ne, ein Viertel der Stimmen. Und wenn man sich halt auch die soziale Zusammensetzung der Wählerschaft auch anschaut, dann sieht man auch, dass 37% der AfD-Wähler aus der Arbeiterklasse kommen. Also das ist mehr als Anteil in der Linkspartei an der Arbeiterklasse. Und weitere 37% Angestellte sind. So, also die irgendwie, was weiß ich, beim Staat angestellt sind, was auch immer so, ne? Die aber trotzdem auch lohnabhängig sind. Gibt's heute Essen? Oder morgen? Essen. Zum Verkauf? Hier vorne. Gibt's heute? Ja. Gut, dann sehen. Okay. Ja, aber die Kiste muss ich noch. Und ich dann hier bin. Achso, kommt aber nicht. Okay. Sorry, Entschuldigung. Genau, und es gibt tatsächlich einen ganz guten Hinweis von Trotzki. Nämlich Revolution und Kontrarevolution sind sehr, sehr ähnlich. So, was steckt dahinter? Ganz einfach. Die Leute haben keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße von SPD und Linkspartei, weil die halt keinen Unterschied mehr sehen, ob jetzt halt in Thüringen, also ich überspitze das jetzt halt, ne? Also ob da jetzt der Staat von Bodo Ramelow verwaltet wird mit Angriffen auf die Arbeiterklasse oder ob du halt SPD oder CDU oder sonst was hast. So, da ist halt immer diesen objektiven Rückschritt, so, und alle sind halt irgendwie angepisst. Ja, die Linke ist 2009 in die Bundestagswahl gegangen mit irgendwie knapp 12%, das war ganz gut. Jetzt sind wir irgendwie bei 8% und je nachdem, in welcher Region man sich befindet, eben noch viel, viel schlimmer darunter. So. Das heißt, dieses Protest-Image ist halt weggegangen. Du kannst, also die Linke hat es halt nicht geschafft, diese Wut und Frustration nicht für sich zu gewinnen. So, weil der Arbeiter, der sauer ist, also man muss den Arbeiter ja so nehmen, wie er ist. Man darf ja nicht denken, dass der Arbeiter immer der super rational politisch denkende Typ ist, weil die meisten Arbeiter haben vielleicht gar nicht die Zeit, sich in ihrem Leben politisch zu bilden. Also es ist halt so. Ne? Und der dann halt einfach aus seiner Wut heraus eben das zu dem tendiert, wo er meint, dass die verstehen mich. So. Ne? Also der Slogan der Bolschewiki in Russland 1917 war nicht für den Weltkommunismus, sondern war Brot, Frieden, Land. Also so völlig banale Dinge. Warum? Ja, weil die Leute, die wollten Frieden, die hatten keinen Bock mehr auf Krieg. Die hatten nichts zu essen, die wollten die wollten Lebensmittel haben und so weiter. Und die hatten keinen Bock mehr, sich von irgendwelchen feudalen Herren ihr Land wegnehmen zu lassen. Also Ackerflächen und so ein Kram. Also mit so ganz simplen Slogans, die einfach den Nerv der Zeit treffen. So, ne? Und deswegen, also das Ding ist halt einfach, dass diese Proteststimmung, die die Linke einst hatte, die wird jetzt halt von der AfD streitig gemacht. Und man muss sich da halt auch nicht wundern. Also, dass dann halt diese Reformisten halt, also die beantworten diesen Trend zur AfD damit, oh ja, es gibt einen Rechtsruck in der Gesellschaft, also kann man mit linker Politik nicht viel anfangen, also müssen wir jetzt unsere Position aufweichen und müssen mehr an die SPD ran. So, das ist so diese Logik. Ne? So, aber damit verkennen die halt, wie gesagt, dass der Arbeiter das eben nicht aus reiner Rationalität macht, also sein Kreuz bei der AfD zu setzen, also manche machen das bestimmt auch ganz bewusst, aber die Mehrheit, würde ich sagen, tut es nicht. Ja? Und die Leute, die halt AfD wählen, das sind halt in der Regel einfach abgefuckte Leute, die einfach keinen Bock mehr haben auf die etablierte Politik, die dann natürlich auch, weil sie keine andere politische Alternative sehen, sich dann auch eben mit diesen, durchaus auch mit rassistischen Vorurteilen bewaffnen sozusagen, weil du brauchst halt immer einen Sündenbock. Und das ist bei der AfD halt nicht der Kapitalismus oder der Kapitalist oder wie auch immer, sondern es ist halt der Syrer oder was auch immer. Oder hier Wolfgang Gedeon, der Typ da, der da hier so antisemitische Äußerungen da jetzt gemacht hat. Alles so ein Scheiß halt. Ne? Ja, genau. Ne? So. Und man muss halt einfach sagen, also um es mal abschließend auf den Punkt zu bringen, was hat der Pegida-Demonstrant in Dresden, was unterscheidet den eigentlich von den russischen Bauern von 1916, der ein Jahr später die Revolution unterstützt hat? Also, das ist jetzt ein sehr drastischer Vergleich. Ich sage nicht, dass Pegida jetzt ein revolutionäres Subjekt wäre, auf gar keinen Fall. So, ne? Nur es geht halt darum, in welche Bahnen du diese Wut kanalisierst. Klingt manipulativ, ist es aber nicht. So, weil wenn du diese Wut der Bevölkerung in fortschrittliche Bahnen kanalisierst, dann ist es ja im Interesse der Bevölkerung, weil die Leute, die AfD gewählt haben, also wir wissen ja nicht, wie 2017 ausgehen wird. Ich glaube nicht, dass da die AfD die Regierung stellen wird, aber selbst wenn sie das tun würde, dann würden die nämlich ziemlich schnell merken, dass die AfD irgendwie doch nicht die Alternative für Deutschland ist. Oder für den Arbeiter sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, also das ist halt einfach eine zentrale Frage, wie man die Arbeiterklasse sieht. Also ob man sie jetzt wie irgendwelche Sozialdemokraten sozusagen idealisiert und dem Arbeiter quasi immer unterstellt, dass er alles, was er tut, immer aus so einer Rationalität heraus machen würde. So, was ich stark bezweifle. So. Oder ob du halt sagst, okay, wir nehmen die Arbeiterklasse halt so, wie sie ist und stellen unsere Forderungen entsprechend dem Interesse der Arbeiterklasse auf. So. Was also, mir so ein bisschen Dauer macht, kann der Unterschied zwischen einem Bauer von damals und dem Pegida-Mensch ist, dass der Pegida-Mensch heute Zugang zu Bildung hat. Egal wie. Das ist halt. Ja, klar, wie gesagt, also, wie gesagt, also das ist ein drastischer Vergleich. Das, das erreichen es, genau. Ja. Da wären wir ja. Also, wie er schon gesagt hat, im Endeffekt könnte ich mich an den PC setzen und wäre nach 10 Minuten ein schlauer Mensch, aber dafür müsste ich das halt. Also die Erreichbarkeit, wie komme ich an diese Leute hin? Wie schafft es die AfD, so an diese Leute hinzukommen? Die sagen einmal Flüchtling. Und es stehen 20 Leute da, die Merkel muss wegrufen, so dem Motto nach. Aber ohne sich mal die Gedanken drüber zu machen, ob also woher kommt dieses Schwach gegen Schwach ausspielen? Wieso öffnet also, das den Leuten nicht die Augen? Also naja, also erstmal ist es ja so, wenn man sich mal die Linke anguckt mit formal 60.000 Mitgliedern, also die sind ja nicht alle aktiv. So, ne? Also vor allen Dingen, also in Westdeutschland geht es glaube ich noch, da ist eine relativ aktive Basis eigentlich, aber in Ostdeutschland, wo ja der Löwenanteil der Mitgliedschaft sind, das sind ja alles halt, also Rentner und so weiter, die halt, ne, die großes Redebedürfnis haben auf irgendwelchen Sitzungen, aber jetzt halt nicht in dem Sinne aktiv werden, also zumindest nicht in so einem Sinne, dass dir jetzt vermittelt wird, yo, die Partei Linke ist jetzt so eine Partei der Action oder so, ne. Das ist halt ein Problem. Es ist halt auch ein Problem, dass die Linke überhaupt nicht, also keine gewerkschaftliche Basis hat. Es gibt zwar linke Gewerkschaftssekretäre immer wieder mal, das ist auch gut, aber ich wüsste nicht, dass es jetzt zum Beispiel bei Opel in Rüsselsheim, ist ja Essen, dass es da zum Beispiel eine linke Betriebsliste gäbe oder so. Also, und das ist ein großer Betrieb mit einer proletarischen Basis und so weiter, ja. Wohingegen halt so SPD-Betriebsgruppen, die findest du immer wieder mal so, ne? Also das ist halt einfach ein Problem, dass die Linke einfach überhaupt nicht wirklich so diesen Bezug zur Arbeiterklasse hat. Also indirekt hat sie den, programmatisch, ne? Mit so Sachen wie Mindestlohn und so weiter. Aber jetzt organisch an sich ist die Linke eigentlich so eine Partei, die halt sagt, ja, wir gehen auf die Straße, wenn Wahlkampf ist. So, und das ist halt, das kannst du halt nicht machen so, weil Rosa Luxemburg hat schon mal gesagt, die Revolution wartet nicht auf den Wahlkampf. So, ne? Also es ist halt auch einfach eine Frage der Agitation. Ne? Und es geht halt auch nicht darum, also Sozialdemokraten würden sagen, ja, wir müssen viele Arbeiter erreichen, damit wir ein gutes Wahlergebnis haben, damit wir stark im Parlament vertreten sind. Das sagen Reformisten. Marxisten würden genau andersrum argumentieren, würden sagen, ja, es geht eigentlich gar nicht so darum, wie sehr du im Parlament vertreten bist, weil laut Rosa Luxemburg ist das Parlament nichts weiter als eine Bühne des Klassenkampfes. So. Da kannst du zwar Reformen unterstützen, aber die wesentliche Frage wird nicht im Parlament gelöst. Marxisten stellen die Frage halt so, wir versuchen halt eine Massenbasis aufzubauen von radikalisierten Leuten, die man eben dann durchpolitisiert. Ne? Und daraus kann das Resultat entstehen, dass man dann eben auch Leute ins Parlament schickt. So, aber das ist nicht das vorderste Ziel. So, weil was bringt es dir, wenn du eine starke Parlamentsfraktion hast, wenn du draußen, wo das wahre Leben sich abspielt, wenn du da keine Massenbasis hast? Also das ist zum Beispiel in Pakistan ganz extrem der Fall. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin ja von der internationalen marxistischen Tendenz. Wir haben eine Sektion in Pakistan und in Pakistan gibt es die Popular People's Party. Das ist so eine ursprünglich sozialistisch-sozialdemokratische Partei, die aber inzwischen so eine klassisch konservative Volkspartei geworden ist. Und die dominieren halt den gesamten Kongress. So, das ist halt die stärkste politische Kraft, aber nur 12% aller Pakistanis vertrauen der Politik. Und von diesen 12% sind auch nur ein Bruchteil in dieser Pakistani People's Party drin. So, ne? Also das zeigt halt, dass halt, man darf halt nicht diese Parlamentsfixierung haben. Das ist wichtig, dass man auch eben im Parlament auf die Kacke, also du hast ja gesagt, du bist ja Gemeinderat da. Ne? Also dann ist es ja klar, dass du natürlich deine Arbeit da auch einsetzt, um eben so Leuten wie CDU und so weiter denen mal in den Arsch zu treten. Im besten Fall sogar der Bevölkerung vor Augen zu halten. Hier schaut her, das ist die Position der CDU und das ist reaktionär. So, ne? So, aber es geht ja jetzt nicht darum, dass man jetzt in deinem Gemeinderat jetzt irgendwie komplett aus Linken dominiert ist, weil wir wollen ja sowieso Arbeiterräte haben und nicht ein Parlament. So, uns geht es eher darum, dass man halt eine Massenbasis in der Bevölkerung hat, aus der dann eben Parlamentarier entspringen können. So. Ja, das Zugehen von beiden Seiten. Ich denke immer noch in den Sozialismus rum, weil das ist halt wirklich, was viele abschreckt. Also wirklich so Sozialismus, dass er in der DDR passiert ist, das ist sowieso dann auch viele AfD-Wähler, weil was willst du denn wählen? Linke kannst du nicht wählen, dann willst du wieder in der DDR und. Und das hat schon mal scherzhaft gemeint, vielleicht sollte man dem einfach einen anderen Namen geben. Ex-Demokratie oder so. Also nicht nur irgendwie so ist, weil es einfach so stigmatisiert ist. Ja gut, aber also ich kenne die Diskussion. Ja. So, in Göttingen haben wir die auch lange geführt. Also Göttingen ist ein relativ linker Kreisverband der Linkspartei. Also ich bin ja auch in der Linken drin. Also es ist halt so, warum soll man sich selber verschweigen? Ja. So, ne? Also das ist halt der Punkt. Und ich glaube halt, dass halt auch unpolitisierte Arbeiter, ja, wenn du mit denen diskutierst, das ja auch sehr wohl verstehen. Also wenn man jetzt halt sagt, ne, frag 10 Sozialisten, was ist Sozialismus, kriegst du 10 verschiedene Antworten. So, ne? Also wichtig ist, weil zum Beispiel, es ist doch klar, ne, die Linke sagt demokratischer Sozialismus, ne, Erfurter Programm. Die DKP sagt auch Sozialismus, die MLPD sagt auch Sozialismus und es ist doch klar, dass das alles was völlig anderes ist. Ne, weil, wie gesagt, Sozialismus ist in der Tat ein Begriff, so, aber du musst, es geht ja darum, Begriffe ja mit Inhalten zu füllen. So, ne? Und deswegen, also, das ist halt zum Beispiel auch die DKP, die versteht zum Beispiel nicht. Also wir hatten mal diese Diskussion mit AfD, ne? Da kommen halt irgendwelche Reformisten und sagen, ja, nee, aber es ist gar nicht so sinnvoll, jetzt noch weiter nach links zu rücken als Partei, weil die DKP, die wurde ja auch nicht gewählt. So. Das Ding ist halt, ne, ich meine, du bist halt in Ostdeutschland und die DKP hat halt diese völlig unkritische Haltung zur DDR, ja, dass die logischerweise kein Vertrauen in der Gesellschaft generieren kann, ist halt klar. Oder noch schlimmer halt MLPD, die sich auf ihrer Webseite ganz offen für Stalin aussprechen. So, das geht halt nicht, ne? So. Aber wie gesagt, also man braucht halt einfach, um es auf den Punkt zu bringen, man braucht eine internationale Partei, ja, eine internationale Kaderpartei, die also nicht einfach nur Hauptsache Masse rekrutiert, also Mitglieder gewinnt, sondern diese Mitglieder vor allem auch ausbildet, intensiv, ne? Also nicht einmal im Monat eine Kreismitgliederversammlung machen oder so, sondern halt wirklich regelmäßig, wöchentlich, intensiv, theoretisch diskutieren. Ja, und du brauchst vor allen Dingen auch eine Partei, die dann halt sich abgrenzt gegen diesen stalinistischen Unsinn, genauso abgrenzt gegen so sozialdemokratische Ausrichtung und vor allen Dingen auch einfach mal klar macht, was Sozialismus im marxistischen Sinne eigentlich bedeutet. Weil die Definition von Marx gibt es ja. Sozialismus ist, wenn Arbeiter demokratisch darüber entscheiden, was mit dem Produktionsverhältnissen passiert. Das ist Sozialismus. Ja, politische Bildung. Ja, und deswegen, also ich meine, wir sind ja hier, glaube ich, jetzt alle Mitglieder der Linken, oder? Du ja auch. Gut, dann können wir ja hier ganz unter uns sprechen. Ich meine, seit zwei Wochen. Ah, okay, gut. Wir sind seit zwei Wochen wirklich und jetzt schon Gemeinderat. Ich war vorher parteilos in der SPD-Fraktion Gemeinderat. Ah, okay. Die nehmen anders parteilich auch aus. Ich habe eine ziemlich, ziemlich linke SPD-Ortsgruppe. Okay. Und die, die sich quasi gefreut haben, dass ich jetzt als Linker in ihrer Fraktion sitze, weil sie quasi selber schon auf Bruch mit der SPD gehen. Also, ja, so kam es. Der wahre Linke, Linke. Genau. Ja, je nachdem, in welcher Region man sich findet, gibt es immer noch so SPD-Strukturen, die noch relativ links sind. Also das gibt es vor allem. Bei uns kommen vier SPD-Gemeinderäte auf 25 CDU. Dementsprechend orientiert sich die SPD natürlich eher da, wo sie hingehört eigentlich. Genau. Aber wie auch immer, also der Punkt ist halt, jetzt mal so ganz unter uns, glaubt ihr, dass die Linke, also es gab ja jetzt diesen Bundesparteitag in Magdeburg, ne, wo sich ja Bernd Brixinger hingestellt und achtmal in seiner Rede gefordert hat, dass man jetzt eine soziale Revolution braucht und die Linke wäre sozusagen die Speerspitze dieser Revolution, die das dann anführt. Glaubt ihr, dass die Linke in ihrer Verfasstheit und so, wie sie funktioniert und so weiter, wie sie zusammensetzt ist mit ihrem Programm und so weiter, glaubt ihr, dass die Linke fähig ist, eine sozialistische Revolution anzuführen? Nee, definitiv nicht. Jedenfalls. Anzuführen nicht. Nee. Aber eine Basis dafür zu schaffen. Weil das, wie du vorher schon gesagt hast, die einzige Partei ist, selbst wenn die Leute bei Sozialismus schon die Haare zu Berge stehen, die einzige Partei ist, auf die man doch vielleicht noch irgendwo hört. Also ich sehe da die Chance auf jeden Fall höher, als wenn es eine DKB oder eine MLPD versucht. Ich habe es hier richtig gesehen. Ich habe es im Fernsehen gesehen live und ich dachte, das ist Schnellschuss. Das ist fast schon unüberlegt gesagt, wir müssen, um jetzt irgendwie uns zu positionieren gegen die AfD etc. pp. Anstatt wirklich halt mal diese Basisarbeit voranzutreiben und zu gucken, dass Leute mal, ich nenne es jetzt mal, ausgesandt werden, um politische Bildung zu betreiben oder halt Leute dafür zu begeistern. Genau. Dass man eine Masse hinter sich zu bringen. Das Interessante ist ja, also Bernd Brixinger, ne, der hat ja, wie gesagt, ne, das so gesagt, so ja, soziale Revolution, bla bla, alles toll, die Masse tobt, ne, weil das ist radikaler Duktus und das kommt immer gut an. Ne. Ja, irgendwie 2 Wochen später sagt er im neuen Deutschland, ja, wir können ja mal gucken, dass wir mit der SPD zusammen die CDU stürzen. Also, ne, also wieder komplett umgefallen. Ne? Der Punkt ist halt, also ich glaube, wir sind uns da jetzt offenbar einig, weil eure Position kenne ich ja sowieso, dass man halt einfach diesen Widerspruch sieht, dass die Linke auf der einen Seite natürlich ein Bezugspunkt ist für radikalisierte Jugendliche, also vor allem links und Zollet hat ja einen Mitgliederzuwachs von Leuten, die sich halt für den Sozialismus interessieren, aber das jetzt halt noch nicht erklären können sozusagen. Also die Linke ist schon ein Bezugspunkt so, für linke und sozialistische Politik. So. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sehen, dass die Linke sich ja eben tatsächlich, also dein Gemeindeding ist da ein ganz gutes Beispiel, dass sich die Linke eigentlich nur temporär und graduell von der SPD unterscheidet. Weil der Parteiaufbau ist relativ derselbe, die politische Ausrichtung ist relativ dieselbe, weil die SPD ist ein Produkt des Reformismus, die Linke ist auch ein Produkt des Reformismus. So, ne? Und der einzige Grund, warum die Linke noch nicht so verbürgerlicht ist wie die SPD, ist halt, weil die SPD eine viel, viel längere Tradition hat, wenn es darum geht, Regierungen anzuführen und so weiter. Ne? Also das, man muss ja nur nach Thüringen sehen, das sieht man es ja. Ne? So. Und das hat also wie gesagt auch nichts mit der Boshaftigkeit von Ramelow zu tun, sondern ist halt einfach materiell bedingt. Also wenn du in Staatsapparat gehst und da gibt es eine Schuldenbremse, dann ist es halt nicht möglich, sozialistische Politik zu machen. Ne? Also dann bist du gezwungen, Angriffe auf den Lebensstandard der Bevölkerung zu machen. Ne? Also diesen Widerspruch muss man halt sehen, dass man halt einfach sieht, okay, es macht Sinn, in der Linken und in der Linksjugend solidarisch mitzuarbeiten, auf argumentativer Grundlage, ne? Aber eben nicht die Illusion hat, dass die Linke jetzt das Vehikel ist, mit der man irgendwie zum Sozialismus kommen kann, weil, also ich weiß nicht, also wenn also offensichtlich die Führung der Partei und auch breite Teile der Basis, das ist zumindest mein Eindruck, die waren erstmal nach Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erstmal ziemlich schockiert. Und dann hieß es auf einmal so, ja, jetzt müssen wir aber uns hier mal irgendwie zusammenreißen. Ja, aber es kommt halt nichts. Und wenn da halt nicht bald was kommt, dann wird es 2017 ziemlich düster aussehen. Na? Und dann gibt es vielleicht 4 Jahre später nochmal eine Bundestagswahl und dann wollen wir mal gucken, ob die Linke überhaupt noch in den Bundestag reinkommt. So, ne? Also dieser Rückhalt in der Bevölkerung, ja, geht immer mehr zurück. Das ist, glaube ich, auch in Hessen der Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Wahlergebnisse genau sind, aber es gibt so einzelne Hochburgen, Marburg, Wiesbaden-Westend ist ein gutes Viertel und so weiter, aber allgemein ist der Rückhalt halt nicht da und es liegt halt einfach daran, dass die Linke aufgrund ihrer reformistischen Begrenztheit einfach nicht fähig ist, dieses Potenzial in der Bevölkerung, das ist ja da, das einfach mal für sich nutzbar zu machen. Also es ist halt fundamental falsch, wenn Katja Kipping, war das Katja Kipping oder Sarah Wagenknecht? Weiß ich nicht mehr. Eine von beiden hat zum Beispiel nach Sachsen-Anhalt gesagt, ja, wir leben halt in Zeiten, wo es schwierig ist, mit linken Positionen zu punkten. So, das ist halt komplett falsch. Das ist komplett falsch. So. Und ich meine, wenn du so eine Position einnimmst, dann sagst du ja im Grunde genommen, ja, wir haben keine Schuld, ne, weil wir haben unsere linken Standpunkte vertreten und so weiter. Schuld sind SPD und CDU und die Arbeiter, die alle zu doof sind, das zu durchblicken. So. Das ist halt keine Position. Aber es ist ein Widerspruch in sich, den du gerade führst, dass du meinst, auf der einen Seite die Linke so stärken zu müssen, dass sie in den nationalen und Länderparlamenten stärker vertreten ist, aber auf der anderen Seite sagst, im Endeffekt kann sie im nationalen bzw. im Landesparlament eh nichts anrichten, entlarvt sich dort wieder selbst. Also irgendwie ist es ja schon auch eine Krux, ne? Naja, also das Ding ist halt, man muss halt sehen, ne? Linke ist ein Bezugspunkt für Arbeiter und für Jugendliche und so weiter und so fort. So. Natürlich geht es mir nicht darum, jetzt zu sagen, wir müssen auf Teufel komm raus und wir gucken, dass wir da jetzt Parlamentarier entsenden. Nur trotzdem ist es ja jetzt auch schon ein Unterschied, ob du in einem nationalen Parlament linke Abgeordnete hast oder nicht. So, weil wir sind ja nicht irgendwelche Linksradikalen, die sagen, nee, Parlament wollen wir nicht, bla bla bla, weil das stärkt objektiv nur die Rechten. Ja, weil die Frage des Staates haben wir ja vorhin schon besprochen, sodass es halt auch wichtig ist, auch da Präsenz zu zeigen. So, ne? Nur der Punkt ist halt einfach, meine Perspektive ist, also das ist meine ganz persönliche Meinung, dass es sowieso zwei Flügel in der Linkspartei gibt, die man auf Dauer, vor allem dann, wenn es dann wirklich mal richtig kracht in Deutschland, die wird man nicht versöhnen können. Weil da gibt es auf der einen Seite kommunistische Plattformen, AKL und so weiter, diverse revolutionär-marxistische Gruppen, wie die IMT zum Beispiel und so weiter, die dann halt eben weiter vorpreschen wollen. Und dann hast du auf der anderen Seite aber diesen reformistischen Flügel mit FDS, EMALI und so weiter und so fort, die halt in die, genau die andere Richtung tendieren. Und es wird halt die Partei zerreißen. So, machen wir uns da mal nichts vor. So, also spätestens dann, wenn es in Deutschland wirklich kracht, ne, wird das halt nun mal der Fakt sein. So, und dann geht es halt darum, wenn du halt diese Spaltung hast, ich glaube sehr wohl, dass die Partei sich entweder spalten wird oder sie wird halt einfach im Nichts verschwinden. Eins von beiden. Ja. Dass du dann eben in diesem Moment auch einfach einen bestimmten Stamm in der Partei hast, die durchpolitisiert sind, die radikal gesinnt sind und die auch fähig sind, eine neue radikale sozialistische Massenpartei aufzubauen. Die dann auch mal in der Bevölkerung verankert ist. So, weil es ist halt absolut schädlich, wenn du in einer Situation des Klassenkampfs bist und du hast eine sozialistische Partei, die Hoffnungsträger ist, ne, und die dann aber im letzten Moment kneift, so, die dann halt umfällt, ne, wie das in Griechenland mit Syriza auch war. Syriza ist auch Bezugspunkt für viele Arbeiter gewesen. So, ne? Syriza war die Hoffnung und Syriza hatte ein antikapitalistisches Programm. So, ne? Und trotzdem sind die umgefallen. Deswegen, man darf da halt keine Illusionen drin reinhaben. So. Also diesen Widerspruch muss man halt sehen, dass man auf der einen Seite sagt, okay, im Moment ist die Linke so das, noch das Beste, was wir haben, weil was Radikaleres gibt es nicht, zumindest nicht auf einer Massenbasis. Ne? Und es ist halt auch einfach eine Möglichkeit, mit radikalisierten Leuten in Kontakt zu treten, aber gleichzeitig eben auch zu sehen, dass man eben nicht die Illusion hat, dass die Linke die Frage der AfD zum Beispiel lösen kann. So, weil der Arbeiter erinnert sich ja auch daran, dass Bodo Ramelow in Thüringen den Staat verwaltet hat und das wirkt halt nach. So, ne, also unabhängig davon, wenn jetzt Bernd Rixinger sagt, wir wollen die soziale Revolution, dann sagt sich der Thüringer, ja gut, aber das bringt mir auch nichts, wenn ich weiß, was ihr in der Realität macht, wenn ihr im Staat drin sitzt. So, ne? Also ich bin nicht dafür, dass man jetzt aktiv auf eine Spaltung der Linkspartei arbeitet, weil so einen sektierischen Scheiß machen wir nicht. Man muss aber durchaus sehen, dass Spaltung bei einem bestimmten Punkt einfach notwendig ist. Weil wenn sich die SPD nicht in SPD und WASG gespalten hätte, dann hätte es die Linkspartei nicht gegeben. Und die Linkspartei ist objektiv ein Fortschritt. Auch wenn die halt beschränkt ist. Ja, oder KPD und USPD, ne? Also USPD auch, linke Massenabspaltung von der SPD. Dann gab es den Spartakusbund, der dann die KPD gegründet hat und die ist dann wiederum fusioniert mit der USPD, zack, kommunistische Massenpartei. Also Spaltung ist nichts, was per se schlecht ist, sondern man muss es halt immer abhängig machen von der konkreten Situation. So. Also jetzt zu fordern, man soll die Linke spalten, würde objektiv nur der AfD nützen. Was wäre jetzt, so blöd wie es klingt, was ist deine Handlungsmaxime? Was würdest, wirst, tust du? Also erstmal, wir haben noch eine halbe Stunde, dann müssen wir aufhören, weil ich meinen Zug kriegen muss. Also mein Standpunkt und allgemein der marxistischen Tendenz ist es zu sagen, also sektierisches Verhalten ablehnen. Wir arbeiten überall dort mit, wo es möglich ist, mit fortschrittlichen Jugendlichen und Arbeitern in den Austausch zu kommen. Das geht sogar so weit, dass wir sagen, okay, in bestimmten regionalen Besonderheiten, wo du vielleicht keine Linkspartei hast, sondern nur eine SPD mit einer Juso-Struktur oder so, ja, dann sind die Jusos logischerweise der Bezugspunkt für irgendwelche Leute, die sich als Sozialisten bezeichnen, dann würden wir sogar auch auf die zugehen. So, weil Leute, die sich in einer politischen Organisation sammeln, die denken politisch, die denken nach. So, und wenn ich mit denen diskutiere, ne, über zum Beispiel so Sachen wie, macht Reformismus Sinn, ja oder nein, ne, dann vertraue ich auf die Kraft von Argumenten, dass man eben auch zum Beispiel Leute aus Juso-Strukturen oder der Linksjugend oder wie auch immer, ist völlig egal, wo die sich aufhalten, dass man die einfach für revolutionär-marxistischen Standpunkt gewinnt. So. Ne, also ich bin zwar Mitglied der Partei Die Linke und ich unterstütze auch Die Linke und nicht die SPD, das ist klar, ne? Aber das ist jetzt für mich kein Grund zu sagen, oh ja, du bist bei der SPD, also bist du der neoliberale Kriegsbefürworter. Das ist halt Unsinn. So, also solche Gruppen gibt es ja auch, die dann so ultralinks sind, die dann halt sagen, ja, die SPD ist das böse Monstrum. Ne? Also die Führung ist das böse Monstrum, ja, aber nicht die Basis. So, ne? Also diesen Widerspruch muss man auch in der Linken sehen. Also ich bin nicht unbedingt ein Freund von der Führung. Na, aber an der Basis hast du durchaus sehr gute, aktive Leute, die in der Gewerkschaft aktiv sind, die in sozialen Initiativen aktiv sind und so weiter. Und um die geht es. So, ne? Und es ist halt auch wichtig, meiner Meinung nach, dass man eben nicht, wenn man jetzt im Diskurs mit solchen reformistischen Kräften ist, dass man die jetzt für ihre Meinung nicht denunziert oder anpisst. So, ne? Also von dem, ja, hier, du bist der Arbeiterverräter und so ein Quatsch. Sondern dass man halt einfach normal sachlich, so wie es ja Arbeiterdemokratie ja auch verlangt würde, dass man einfach sachlich und normal mit denen diskutiert, weil letzten Endes tritt man sowieso für Arbeitereinheit ein und das spielt im revolutionären Moment keinen Unterschied, ob du jetzt Sozialist bei den Jusos bist oder Sozialist bei der Linksjugend. So, weil dann gründest du eine Einheitsfront gegen irgendwelche Nazis oder irgendwelche Kapitalisten und so weiter und dann hat sich das. Und innerhalb dieses Kampfes wird sich dann halt auch sehen, wer weitergehende Forderungen hat und wer nicht. Und dann so, ne? Also, das ist so die allgemeine Herangehensweise, die ich habe und die auch die marxistische Tendenz hat. Und dass das halt auch richtig ist, meiner Meinung nach, sieht man auch hier konkret in Hessen, weil wir durchaus einige Mitglieder in Hessen haben. Und es gibt ja in der Linken durchaus marxistische Gruppen, die so als Fremdkörper wahrgenommen werden. Ja, also, ich nenne jetzt keine Namen so, ne, aber die dann quasi ankommen und sozusagen versuchen, Mitglieder aus der Linkspartei irgendwie rauszureißen, weil die sagen, ja, die Linke ist reformistisch und das ist scheiße und da hast du keine Perspektive, also komm lieber gleich zu uns. So, das ist halt Sektierertum. So. Ja, so, sondern wir sagen halt einfach, okay, also, wenn man... Es ist halt kein Widerspruch, revolutionärer Marxist zu sein und gleichzeitig in der reformistischen Partei wie der Linken zu sein. Es ist halt kein Widerspruch. Weil das waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auch in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Also die waren Mitglieder einer Partei, die offiziell den Krieg unterstützt hat. So. Ja. Und wie gesagt, wenn die Linke eine revolutionär-marxistische Kadergruppierung wäre, dann wäre es auch jetzt nicht notwendig, revolutionär-marxistische Organisationen zu gründen. So, es ist sie aber nicht. Also. Das sehe ich ähnlich, weil ich finde, Radikalismus liegt, glaube ich, nur einzeln. Der Reformismus. Der Demokratismus ist halt mehr. Also, zielgesetzt ist halt ein langsamer Prozess. Ich finde auch, eine Revolution Schlag auf Schlag funktioniert jetzt gar nicht, weil die wird auch, was wir vorhin argumentiert hatten, irgendwie niedergeschlagen werden oder läuft sich tot. Und das hat wirklich nur diese, ich nenne es diese Vier-Augen-Aufklärung, die ich jetzt mal mit vielen Leuten rede, ob es jetzt eine Flüchtlingshilfe ist mit anderen, aus anderen Parteien und so. Das Schöne, aber auch das Krasse ist, dass das Elend auch zum Anfassen da ist, der Tagesschau vor Ort, dass man mal sagen kann, hier, was der Kapitalismus für Auswirkungen hat quasi. Und, das funktioniert doch ganz gut. Ja. Also selbst sogar CDU-Leute zum Nachdenken. Also ich denke halt, dass man vor allen Dingen auch Revolution nicht als Momentaufnahme verstehen darf, sondern ebenfalls als Prozess. Mhm. Weil man kann sich das so ungefähr vorstellen wie mit einem Vulkan. Also das sammelt sich halt irgendwie so Magma und so ein Kram irgendwie unter der Erdoberfläche an. Also es brodelt. Mhm. Es gibt einen Gärungsprozess. Und irgendwann ist der Druck einfach so krass, dass es nur einen Ausweg gibt und das ist halt nach oben, das ist, wenn die Explosion kommt. So, genauso ist es halt mit Revolution in der Gesellschaft ja auch, dass, also wenn man ja mal ganz ehrlich ist, im Moment ist ja die Situation in Deutschland, dass alle irgendwie so ein ungutes Gefühl haben. So, also das wird zwar im Moment akzeptiert so, aber alle sind sich nicht so wohl irgendwie. Also alle haben so ein bisschen Zukunftsängste und so weiter und so, ja, mal schauen. So. Also das ist schon dieses Brodeln, was du hast. So, und dann braucht es nur einen entscheidenden Moment, wo irgendetwas passiert, was die Leute einfach total empört, und dann kommt die Explosion. Ja, also Revolutionen fallen ja nicht vom Himmel, sondern die haben ja auch eine Vorgeschichte. Ja. Ja, also arabischer Frühling, ne? Also die Leute haben irgendwie 10, 20 Jahre lang irgendwelche unterdrückerischen Regimes gehabt. Und dann hat sich halt so ein tunesischer Obstverkäufer einfach mal angezündet und das hat den arabischen Frühling ausgelöst. Also so ein einzelnes, so eine einzelne Situation hat es fast zum Überlaufen gebracht. So. Also ich meine, die arabische Revolution ist gescheitert. So, aber es endet halt nichts daran, dass. Also da halt auch wieder die Frage, können wir mal kurz drauf eingehen. Also arabische Revolution ist gescheitert, weil es keine revolutionär-marxistische Partei gab. Ja, ich glaube, das ist das Problem, weil die, welche Gesinnung hat die Magma? Es kann so viel brodeln, ich meine, es kann ja genauso gut Richtung AfD und Nazis brodeln. Eben, das Ding ist halt, wenn man sich, also arabischer Frühling ist ein richtig gutes Beispiel dafür, weil alle wussten halt, was sie nicht mehr wollen. Mhm. Nee, die hatten keinen Bock auf Mubarak, auf Assad, wie hieß der, Gaddafi, und so weiter und so fort. Also da waren sich alle einig. Sie wussten aber nicht, was denn eigentlich stattdessen kommen soll. So. Und dafür braucht es halt eine revolutionäre Organisation, die da Antworten drauf gibt. Und wenn halt so eine Bewegung ohne Organisation ist und ohne politische Führung ist, dann ist es auch ziemlich einfach, so eine Bewegung auch zu desorientieren und in eine reaktionäre Bahn zu halten. Und das sieht man halt in Libyen, dass da jetzt halt Islamisten an der Macht sind. Es war ja auch eine ziemlich ideelle und gegen Unterdrückung geführte Revolution, aber im Endeffekt gegen Umverteilung oder gegen eigentlich, also es war ja nie, wurde ja eigentlich nie die Frage der Umverteilung von Produktivkräften gestellt oder von, also ja. Ich meine, im Endeffekt ging es, ja, es wurde ja da abgeholt, wo sie gelandet sind. Ja, ist ja, ich meine, der Arbeiter kommt selber nicht zu revolutionär-marxistischen Schlussfolgerungen, so, also, so, ne? Du brauchst halt, wie gesagt, einfach also diese Frage mit Produktivkraftentwicklung und Arbeiterdemokratie, das muss ihm halt schon beigebracht werden. Ja. Also das klingt so ein bisschen erzieherisch und so nach dem Motto, ach ja, die kleinen Arbeiter so, also, aber so ist es halt nicht. Also man spricht auf Augenhöhe mit den Leuten und versucht die halt zu überzeugen. Ja, ich habe auch mal was Richtiges gelernt, gelernte Handwerker, man hat auch dann auch keine Zeit mehr irgendwann. Man kommt halt von der Arbeit, um irgendwas zu lesen. Ja. Nee, die Pause reicht halt immer nur für die Bildzeitung. Da kannst du so eine halbe Stunde anzufangen, wenn du Deutsch lesen. Oder was weiß ich, über das. Ja, eben. Ja, also das habe ich immer scherzhaft auch ein bisschen übertrieben. Und es ist wirklich so, wenn du mit den Leuten mal redest oder auch mal am Stammtisch, weil am Stammtisch sind auch die zusammen, die vorher keine Zeit zum Lesen haben, weil sie dann fertig machen müssen, ein Bier trinken. Vielleicht, ja, irgendwie anzufangen, was man kann. Die sind ja sehen nicht dumm oder blöd. Richtig. Also in Venezuela sieht man das ja richtig gut. Ja. Chavez hat 98 die Wahlen gewonnen und da gab es überhaupt gar keinen Bezug zum Sozialismus. Also nicht mal in theoretischer Hinsicht. So, sondern da ging es halt erstmal darum, okay, die Leute brauchen Wohnungen und was zu essen und soziale Absicherung und so weiter und so fort. Aber das war überhaupt nicht mit einer sozialistischen Perspektive verbunden. Also auch nicht weder in begrifflicher Hinsicht noch in praktischer. Also Arbeiterdemokratie stand da nicht auf der Tagesordnung. So, ne? Das hat sich dann aber so 2003, 2004 geändert, weil da gab es dann auch rechte Putschversuche und so weiter. Und es hat halt was ausgelöst im Bewusstsein der Leute. Und witzigerweise auch bei Chavez selbst, weil Chavez ist einer der ganz, ganz wenigen Staatsmänner gewesen, der, sobald er in der Regierung war, nicht nach rechts gegangen ist und korrupt geworden ist, sondern andersrum sogar nach links gegangen ist und sich weiter radikalisiert hat. Zwar nicht doll genug meiner Meinung nach, aber der Punkt ist halt, er hat sich radikalisiert. So, der hat gesagt, nö, Ölgesellschaft, nö. So, euch verstaatlichen war so. Weil ihr verdammt nochmal den Interessen der Bevölkerung zu dienen hat und nicht irgendwelchen, ne? So, das war halt auch einfach der Punkt, wo dann eben so Sachen wie Sozialismus und so weiter dann auch auf der Tagesordnung standen. So, aber generell, ne, wenn du Handwerker bist, im jetzigen gesellschaftlichen Status quo, also ich habe in einem Betrieb mit 180 Leuten gearbeitet und es war ein sehr proletarischer Betrieb. da gehe ich auch nicht zu den Leuten und sage, ey, also Kommunismus, was hältst du denn davon? So, ich meine, da würden dich halt die Leute für verrückt erklären. So, sondern du musst halt erstmal normal mit denen reden, ne, und einfach mal an den ganz normalen alltäglichen Sorgen und Bedürfnissen dieser Leute ansetzen. Das hat der Matthias Welt so schön gemacht. Er ist aus Frankfurt, er ist ja wirklich nach Opel zu Rüsselsheim gegangen. Und hat dann wirklich ein halbes Jahr versucht, Revolution am Band auszurufen. Hat aber nicht funktioniert, weil es die Zeiten des Wirtschaftswunders waren. Das war sehr entspannt. Und er hat wirklich versucht, Kommunismus dann mal ein bisschen davon. Aber das war die komplett falsche Zeit. Und jetzt hat wirklich das Problem, du kannst nicht sagen, hier, wir machen jetzt mal hier Kommunismus und das gibt, sondern es wird so dieser Early by Doing Prozess überreden, weil du dann auch jetzt das Gespräch zu machen. Verstehe ich dann richtig, dass das die Maxime dann eigentlich ist, auf den im Prozess zu warten, bis die Bedingungen so weit sind, dass man das in Erwägung ziehen kann? Weil das bringt ja nichts, von der Revolution in einem Aufschwung zu reden oder darauf hinzuarbeiten. Naja, wenn du ja versuchst, die Massen ja zu erreichen und die ja marxistisch auszubilden, dann wartest du ja in dem Sinne ja nicht darauf. Sagen wir mal so, also mir ist jetzt keine kommunistische Partei oder sonst irgendwie revolutionäre Partei der Welt bewusst, historisch, die jetzt gesagt hätte, so, jetzt machen wir Revolution und dann war es das. Geht hier nicht. Also, weil du kannst halt der Bevölkerung die Revolution nicht aufdiktieren, weil Marx hat schon gesagt, nur die Arbeiter können ihre eigenen Ketten sprengen und die revolutionäre Partei ist lediglich dann die Speerspitze, die quasi dann den Kurs weist. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt, weil das wäre ja wiederum dieser idealistische Kram, ja, die Revolution, die wird schon kommen und dann werden sich die Arbeiter organisieren und dann haben wir alle schön den Sozialismus, so ist es ja nicht. So, also wir warten jetzt nicht einfach ab, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, in Anbetracht solcher Sachen wie AfD und so weiter, sollten wir sogar mal ein bisschen Hinne machen, dass wir es schaffen, mal eine marxistisch ausgebildete Basis zu formieren. Weil, also, warten ist immer scheiße. So, weil halt immer Bildung weitertreiben und wenn es dann so weit ist, wenn der Vulkan hochgeht, in die Richtung, immer, dass man halt auch einen Lösungsansatz hat. Genau. Weil also, ja, die herrschende Klasse wartet auch nicht. Ja. Es gab, glaube ich, auch immer so einen Satz, irgendwie, wer schläft, der. Warte mal, wir haben uns mal. Also, vom Inhalt halt, wer schläft, der drückt dem Klassenfeind die Waffe in die Hand. Ich weiß nicht mehr, wer das irgendwie so ähnlich, irgendjemand hat das mal gesagt, fand ich ganz gut, weil es halt den Nagel auf den Kopf trifft. Genau. So, ich wollte dich fragen, wie lange noch, bis du zu deinem Zug musst? Also, ja, 20 Minuten sollten wir Schluss machen. Also wir können jetzt halt noch weiter diskutieren, ansonsten, ich weiß nicht, hast du Material gebracht? Die IMP hat da hinten einen Tisch, also die deutsche Sektion heißt der Funke. Da könnt ihr vielleicht mal vorbeischauen nach der Veranstaltung. Also, wir haben halt... Naja, ich würde was fragen. Findet er vermissen? Hat der Sozialismus überhaupt eine Notwendigkeit? Nee, hat er ja eben nicht. So. Also... Die sind halt Sozialisten in dem Sinne, dass sie sich auf die Arbeiterklasse stützen. Ne, weil die SPD ja auch immer teilweise noch so diesen Working Class Hero spielt. Aber in der praktischen Politik, also in Rheinland-Pfalz, ist es schon noch der Fall. Also, aber in der praktischen Politik geht es ja nicht darum, den Sozialismus einzuführen. Also die SPD hat zweimal auf den demokratischen Sozialismus im Programm, aber zeig mir mal ein SPD-Mitglied, das jetzt offen vom Sozialismus spricht. Ach, kann ich dir bei mir in der Heimat ein paar vorstellen. Ne? Aber nee, solche klar. Regionalen ja. Besonderheiten ändern ja nichts am Klassencharakter der SPD. Nee, klar. So, ja. Ich hatte mal eine User-Gruppe gefunden, die sich auch gezeigt, die als Texte und so weiter von Luxemburg, Liebknecht und Lenin. Ja. Es gibt sogar eine SPD. Ortsgruppe, wenn du da auf die Website gehst, dann hast du da Zitate von Lenin, Luxemburg, Trotzki und so weiter. Zwar auch von Noske und solchen Arbeitervölkern, aber er ist ein bisschen politische Unklarheit anscheinend, aber wie gesagt. Ja. Also wie gesagt, wir haben tatsächlich, also um diese Organisationsfrage, haben wir eine Broschüre, kostet glaube ich 4 € oder so. Wenn ihr die haben wollt, könnt ihr die kaufen. Ansonsten, wenn ihr sonst irgendwie noch Fragen habt, ich kann euch auch meine E-Mail-Adresse geben, dann könnt ihr mir irgendwie Fragen per Mail schicken oder so oder wie auch immer. Ja. Ja, das, wir können auch kurz die E-Mail-Adressen von euch sammeln, falls ihr Weitungsinteresse habt. Ich werde auch gerne die abschließende Frage klären. Also Sozialrevolution, Sozialreform oder Revolution? Was denn? Eine Revolution. Weil wir beantwortet haben. Genau. Also nicht, weil wir per se gegen Reformen sind. Wir sind nicht gegen Reformen. Ja, also wenn die Linke 10 € Mindestlohn durchführen könnte, dann sind wir dafür. So, weil es halt den Lebensstandard anhebt. Aber es endet halt nichts daran, dass die Widersprüche im kapitalistischen Rahmen sich einfach immer dazu führen werden, dass der Lebensstandard irgendwann auch immer wieder zurückgenommen werden kann. Man hört auch nie dran gewöhnen. Also Widersprüche, es ist das Unlogischste, was es gibt, aber trotzdem. Ja. Ansonsten, ich empfehle jedem von euch von Rosa Luxemburg Sozialreform oder Revolution zu lesen. Das Buch ist von 1899, aber wenn man es liest, dann denkt man teilweise wirklich, okay, das hat jetzt jemand vor 2 Wochen geschrieben oder so, weil es halt echt witzig ist, was damals in der SPD für Diskussionen geführt worden, und da werdet ihr euch auf jeden Fall auch in Diskussionen, die man heute in der Linkspartei führt, wiederfinden. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Also danke, dass ihr da wart. Und ja. Habe ich auch eine Buchempfehlung? Ich habe gerade angefangen, Wer, wenn nicht wir, von Philipp Ruch, der ist ja mit der politischen Schönheit, also ein politisches Manifest. Das lässt sich sehr gut an. Also, genau, auch die Ideen quasi, es spricht ja auch davon, früher hatte man die Ideen, ne, und mit den Ideen ist man in die Welt gegangen, die hat man bereichert, und heute versinken die Ideen beim Einkaufen bei IKEA. So ist ja, übertreibt es halt ein bisschen. Ne. Das ist halt so das Einzige, was wir heute noch mit unseren gestalterischen Möglichkeiten quasi machen. Das ist auch so ein bisschen mischenwaschig. Vielen Dank. Danke.